Eines Tages wachst du auf und du siehst in den Spiegel und da erkennst du dich nicht mehr, weil du... Weil du ihnen glaubst, sie haben gewonnen, du verloren. Du willst schreien, bitte lass mich in Ruhe, aber niemand hört zu, weil es niemand interessiert. Mittags, abends guckt mein Körper, wie er zittert. Keine Sonne in meinem Leben, ich seh nur, wie es gewittert. Ich will tanzen zu Techno an weit entfernten Plätzen und die Sorgen aus dem Alltag nur für einen Moment vergessen. Schon zeitig war ich anders, denn ich tat nie, was ich sollte. Sie lenken mich zum Abgrund, heute schweb ich auf ner Wolke. Nicht im siebten Himmel, nicht mit dir an meiner Seite. Doch ich mach das Beste aus der Scheiße, wenn ich einfach weiter treibe, weiter schreibe, Ziel im Auge, immer weiter kämpfe. Mein Wille, nein, der kennt keine Grenze. Ich bin einer, einer unter einer Million. Du bist keiner, keiner, den der Trubel noch lohnt. Ich muss weiter, weiter bis zum Ende des Pfads. Meine Träume weit entfernt, doch den Sternen so nah. Let's hit the road and away we go. Take a new direction to a different coast. Maybe we should try and put it on the line. Let's hit the road and away we go. Take a new direction to a different coast. Maybe we should try and put it on the line. Hit the road and away we go. Take a new direction to a different coast. Maybe we should try and put it on the line. We gotta trust me now, turn up the radio. Turn up the world and roll with the melody. Maybe listen close and open up your mind. Jedes Bild von früher ist ein elender Lügner. Denn die Bilder scheinen glücklich, die Erinnerung ist düster. Es hat irgendwo Bedeutung wie das Wack an einer Flamme. Doch hat weniger Wert als ein Bitte und ein Danke. Kein Schatten, der mich abkühlt, keine Sonne, die mich wärmt. Für Regenbogentage ist kein Platz in meinem Herz. Ich feier weiter nächtelang auf Partys und Konzerten. Dank dem Dope in meiner Tüte fühle ich wieder keine Schmerzen. Denn wir sind nicht wie die meisten, gehen nicht unter in der Masse. Ein Leben wie im Bilderbuch ist das, was ich nie hatte. Ich bin einer, einer unter einer Million. Du bist keiner, keiner, den der Trubel noch lohnt. Ich muss weiter, weiter bis zum Ende des Pfads. Meine Träume weit entfernt, doch den Sternen so nah.